1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Und schon wieder ist 1 Uhr nachts und wir sind da und ihr seid auch da. Ich freue mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, wie immer, eine offene Runde. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, der möge bitte anrufen oder der kann gerne anrufen. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Melanie. Stimmt das? Ja. Melanie, 27, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's? Es geht darum, dass ich vor 1,5 Stunden ungefähr erfahren habe, dass der Vater meiner 9-jährigen Tochter heute gestorben ist. Und ich nicht weiß, wie ich das meiner Tochter sagen soll. Von wem hast du das erfahren? Von seiner Mutter. Du hattest so keinen Kontakt mehr zu ihm? Doch, Kontakt schon aufgrund des Kindes. Ja. Ja. Wie oft hat er das Kind gesehen? Das war verschieden. Es war keine feste Regelmäßigkeit, aber es war, ja, so nach Lust und Laune. Mhm. Deine Tochter ist 9 Jahre alt. Ja. Wie lange warst du damals mit diesem Mann, dem Vater deines Kindes, zusammen? Fast 6 Jahre. Ja. Und wie war euer Verhältnis jetzt so in den letzten Jahren? Okay. Okay. Es war okay. Mhm. Ja. An was ist er gestorben? Ja, an Heroin. An Heroin? Ja. Eine Überdosis? Ja. Das war dir bekannt, dass er drogenabhängig ist? Ja. Ist er das schon lange gewesen? Ja, deswegen habe ich mich auch getrennt. Ah ja. Wie war denn das Verhältnis zwischen ihm und eurem Kind? Gut. Also, sie hat sich gefreut, wenn er gekommen ist. Ja. Klar, ist ihr Papa. Ja, natürlich. Ja. Naja, ich weiß es ja nicht, wie er und wann er die Drogen konsumiert hat, aber während dieser Zeit hat er sich dann zurückgehalten. Dass er immer klar war, würde ich nicht sagen. Aber, ja, wie soll ich das sagen? Es war... Ja, noch zu akzeptieren, sagen wir mal so. Hattest du nicht dann manchmal vielleicht sogar ein bisschen Angst, das Kind ihm zu geben, wenn du nicht wusstest, wie klar er ist? Er durfte das Kind nur in meinem Beisein sehen. Ach so. Ja. Ach, das heißt ja, dass ihr dann schon viel Zeit miteinander verbracht habt in den letzten Jahren. Ja. Wie lief das dann ab? War das bei dir in der Wohnung oder seid ihr irgendwo rausgegangen? Beides. Rausgegangen, getroffen, auch bei mir zu Hause. Aber ja. Nicht er alleine. Nie. In all den ganzen Jahren hatte er das Kind nie alleine. Nein. Ist das so eine Auflage des Gerichts gewesen oder habt ihr euch so geeinigt? Ich wollte das so. Und er hat das dann akzeptiert? Ja, er musste ja. Mhm. Hat denn die Kleine nicht mal gefragt, kann ich mit dem Papa mal was alleine machen? Ja, klar. Und ich war ja immer die Böse, weil ich immer Nein gesagt habe. Mhm. Bis vor ein paar Monaten, da habe ich ihr gesagt, warum. Sie das nicht darf. Hm. Da konnte sie mich dann auch verstehen, wie sie sagte. Hat sie das verstanden? Ja, doch. Mit 9 Jahren schon? Wahrscheinlich nicht so, wie es ein Erwachsener versteht, aber... Aber auf ihre Art so? Ja. Mhm. Ja. Jetzt hat vor 1,5 Stunden die Mutter von ihm dich informiert. Ja. Hattest du hin und wieder früher schon einmal diese Sorge, dass es so endet? Ja, ich habe ihm das immer wieder gesagt, dass irgendwann der Tag kommt, dass ich ihr sagen muss, dass der Papa tot ist. Nein, das passiert nicht. Glaubst du, dass das jetzt ein Versehen war? Oder glaubst du, dass er bewusst sich das Leben genommen hat? Ich weiß es nicht. Bevor er das gemacht hat, war er noch hier. Ach ja, weil jetzt heute Abend, letzten Abend bei euch? Heute Nachmittag war er noch hier, ja. Und was machte er da für einen Eindruck? Er war auch nicht klar, aber ja, er hat der Kleinen noch ein paar Geschenke mitgebracht. Ja. Aber es hatte nicht so den Geschmack eines Abschiedes. dass er bewusst sich verabschiedet hat von ihr und von dir? Nein. Das nicht? Mhm. Nein. Was hat die Mutter erzählt? Hat sie ihn gefunden? Ist jemand alarmiert worden? Nein, seine Freundin hat ihn gefunden. Er ist von hier aus direkt zu seiner Freundin und ist auf Toilette gegangen und sie hat einen Knall gehört, ist ins Badezimmer gegangen und hat ihn gefunden in seinem eigenen Erbrochenen. Also Knall, und, weil er hingefallen ist? Ja, mhm. Und ja, mit der Nadel im Arm. Und er war sofort tot? Ich weiß auch nicht so viel, das ist das, was ich weiß, aber ich denke schon. Ja. Vielleicht hat er da wenig gelebt, aber dann die Frau, die Mutter hat ja angerufen und gesagt, dass er verstorben ist. So, jetzt stehst du vor dem großen Problem, wie sage ich das meinem Kind? Ja. Meinem Kind, die ein gutes Verhältnis zu ihrem Papa hatte. Wenn auch alles ein bisschen merkwürdig war und ungewöhnlich, aber es war ihr Papa. Ja, genau. Hm. Das ist... Und ich muss dir das, ja, ich muss dir das schnell sagen, weil am Montag auf die Schule, die sie geht, der Sohn von der Freundin, mhm. der geht auch auf diese Schule. Und der wird das ja mit Sicherheit auch mitbekommen haben. Mhm. Du hast gerade so schwer geatmet. Hattest du trotz aller Schwierigkeiten auch noch eine tiefe Verbindung zu diesem Mann? Tiefe Verbindung nicht, aber ich war lange mit ihm zusammen, aber mir geht das jetzt nahe, weil ich daran denke, wie ich das meiner Tochter sagen soll. Die Tochter, genau. Weil auch vor ein paar Monaten ist der Opa, also der Vater von ihm, verstorben und das war die erste Beerdigung, die sie mitgemacht hat, ja, und jetzt steht die zweite von ihrem Papa vor der Tür. Mhm. Wie hat sie denn das mit dem Opa verarbeitet und aufgenommen? Wie hat sie da reagiert? Ja, sie hat geweint, aber dann war es okay. Ich habe gedacht, sie würde öfter weinen. Mhm. Nein, wir gehen zum Friedhof und dann, sie besucht den Opa dann, das weiß sie, und dann ist es für sie gut. Aber ich glaube nicht, dass das bei dem Vater auch so sein wird. Ja. Hast du ihr bei dem Opa vielleicht so eine Brücke gebaut, dass der Opa im Himmel ist und dass er sie vielleicht sogar beobachtet und dass es ihm gut geht? Dass er sich freut, wenn sie kommt. Genau, sowas. Das ist ja für Kinder, glaube ich, gut und hilfreich, dass man das macht. Ja. Vielleicht solltest du es auf diesem Wege auch jetzt so machen, wo es um den Vater geht. Ich kann dir da nur wirklich so aus Intuition antworten. Ich habe keine Kinder. Ich habe selbst auch so eine Situation noch nicht erlebt. Aber ich würde mich da auf meinen, wenn ich an deiner Stelle wäre, auf meinen gesunden Menschenverstand und deine tiefe Liebe zu deinem Kind verlassen, dass du es ihm ja einfach erzählst, was passiert ist. Es ist ja auch schon letztendlich gut, dass du ihr vor kurzem die Drogenabhängigkeit erklärt hast. Ja. Das heißt, da ist sie ja schon so ein bisschen, ein klein wenig mit befasst gewesen, dass da was nicht stimmt. Ja. Ist es so, dass du jetzt schon sagst, am Wochenende muss das gesagt werden? Ja, weil ich denke, dass sonst am Montag, dass ihr es in der Schule halt von jemand anders erfährt. Ja. Gibt es denn sonst noch jemanden sehr nahestehenden für sie, also die Oma zum Beispiel, oder sonst noch jemanden außer dir? Ja, klar. Wer ist das? Ja, die Omas. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Oder mein Freund. Wohnt ihr zusammen, dein Freund, sie und du? Ja. Ja. Hat sie auch ein gutes und tiefes Verhältnis zu deinem Freund? Ja, doch. Wie lange bist du mit dem Mann zusammen? Auch fast 6 Jahre. Also da ist die Kleine mit aufgewachsen, kann man so sagen. Ja. Und er hat sie völlig als sein Kind akzeptiert? Ja. Ja. Wäre es gut, wenn ihr das dann zu dritt besprechen würdet? Ja. Glaube ich auch. Das heißt, dann kann er vielleicht die Situation auffangen, wenn es für dich zu schlimm ist und umgekehrt genauso. Ja. Macht es mit der Liebe, die ihr für das Kind empfindet, mit aller Vorsicht und sagt es ihm. Ja. Dass der Papa zu viel Drogen genommen hat und daran gestorben ist. Ja. Ich glaube, was soll man da lange und vorsichtig und... Ja, klar. Raus muss es. Mhm. Jetzt will ich aber nochmal unterstreichen, dass ich dir das einfach wirklich so als Jürgen Domian zu dir sage. Ja. So wie ich mir vorstelle, wie ich es bei meinem Kind machen würde. Ja. Ich würde dir aber sehr, sehr gerne noch, und das glaube ich ist auch sehr richtig und nötig, noch meine Psychologin geben. Ja, sehr gerne. Die sich ja von der psychologischen Warte dann auch nochmal ihre Sichtweise dazu sagen kann. Ja, sehr gerne. Ja, dann machen wir das so. Melanie, du wirst gleich sofort angerufen von der Magdalena, die ist heute Nacht hier bei uns. Ja. Die hat auch mitgehört und weiß Bescheid, um was es geht. Ja, okay. Dann wünsche ich euch viel Kraft für das Wochenende. Ja, danke schön. Alles Gute und wir melden uns gleich. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Nicht vergessen, die Telefonnummer in die E-Mail reinzuschreiben. Hier ist Charlotte. Hallo. Hallo Charlotte, 18 Jahre alt. Ich muss nur lachen, weil ich nervös bin ein bisschen. Du bist nervös, dann musst du lachen. Ja, das ist immer normal, ja. Echt? Wenn du nervös bist, musst du lachen, das ist ja lustig. Ja, wenn ich so aufgeregt bin oder so. Wenn ich lache, das ist nicht, also ist nicht böse gemeint. Nein. Wenn das immer so ist, wie ist denn das in der Schule? Ja, dann auch, also manchmal, wenn ich so vorlesen muss oder so. Da musst du auch lachen. Ja, oft. Aber die Lehrer sind das gewöhnt, also ist nicht schlimm. Oder wenn du ganz aufgeregt bist und musst zum Zahnarzt, dann lachst du auch erst eine Runde mit dem. Ja, ich muss immer lachen, aber das sind Leute gewöhnt von mir, das ist nicht schlimm. Okay, wir sind jetzt gut, wir sind eingeweiht, wenn du plötzlich anfängst zu gackern, dann nehme ich das nicht so ernst. Ja. Charlotte, um was geht's denn? Also ich war auf einer Geburtstagsfeier und dann hatte ich halt einen Jungen kennengelernt, also meine Freundin hat halt mir schon viel von dem erzählt gehabt. Mhm. Und dann war er da und dann haben wir halt am Anfang uns halt so, hat sie mir ihn halt vorgestellt und dann, also normalerweise stehe ich halt jetzt auf Jungs so braune Haare, also so auch größer als ich, und er war halt nur ein paar Zentimeter größer als ich und so blonde Haare, also eigentlich gar nicht mein Geschmack. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, haben uns total gut verstanden, alles geredet und so und dann auch getanzt und ja. Also er hat mir halt sofort gefallen irgendwie und es hat normalerweise sofort gefunkt, ja. Und dann, also normalerweise ist es halt bei mir so, wenn ich halt auf Feiern gehe und dann, also ich küsse schon, also ich mache halt schon manchmal, also so mit Jungs rum, aber das bedeutet mir nichts. Und bei ihm, er hatte mich eigentlich die ganze Zeit nicht geküsst und dann haben wir uns auch so nach draußen gesetzt und dann haben wir einfach nur geredet über alles, über Familie und er war auch gleich sofort offen zu mir und dann hat er mich dann auch geküsst, wo andere nicht dabei waren, und einfach, weil ich normalerweise auch so Angst vor Nähe habe, also ich lasse nicht gleich Jungs an mich dran, also ich sag jetzt nicht... Wie war denn das also, Küssen? Ja, voll schön, also es war halt auch nicht so rumgemacht mäßig, sondern halt so zärtlich auch schon. Sehr innig und zärtlich. Ja, und er hatte auch erzählt, davor war er auf einer Feier und dann hat er halt mit dem Mädchen so richtig rumgemacht gehabt und es hat ihm überhaupt nichts bedeutet und davor hat er eine Beziehung gehabt mit einem Mädchen und also ist er in deinem Alter auch? Ja, der ist auch 18. Auch 18. Aber auch erst geworden. Auch erst. Und nur zur Einordnung, wann war denn diese Geburtstagsfeier? Im Juli. Ja. So, das klingt ja alles sehr aufregend. Wie ging es denn dann weiter? Ja, und Moment, jetzt bin ich gerade wieder. Ich habe irgendwie versucht zu verdrängen. Ja, wir kriegen das schon hin. Ja. Also du hast dich dann in den verknallt? Nein, also ja, genau. Und dann halt alles geredet und so weiter und so fort. Und dann, also der ganze Abend war halt wie perfekt, weil ich normalerweise, wie gesagt, die Jungs nicht so an mich ranlassen. Und bei ihm, ich fand das schön, wo ich auf seinem Schoß saß und er meine Hand gehalten hat und mich so gestreichelt hatte. Und weil ich das Gefühl hatte, er wollte ja nicht mehr wie andere Jungs. Genau. Und das war halt alles perfekt. Und dann am nächsten Tag war, also das ging ja, die ganze Party war dann nachts. Und dann am nächsten Morgen, wo sie dann im Zug wieder gefahren sind, wollte er mich halt vor seinen Freunden küssen. Und da sind halt schon, also die Freunde sind ein bisschen seltsam. Und das sind diese Clique von Jungs. Also er wollte dich dann vor den Freunden küssen. Ja, und die haben halt alle wieder so auf cool getan und ich wollte das nicht. Ja. Und dann habe ich halt gemeint, ja, lieber, wenn wir alleine sind. Und dann irgendwie musste er dann aber gehen, weil die alle so gedrängt haben. Und dann hat er gemeint, ja, dann halt nicht. Und dann ist er gegangen. Aber davor, genau, der hatte ja dann seine Handynummer auch noch bei mir eingespeichert, hat sich dann mir auch gleich unter Schatz eingespeichert, ich weiß nicht. So, jetzt sind wir immer noch im Juli, ne? Der Geburtstag, der Tag nach dem Geburtstag. Ja. Jetzt machen wir mal einen großen Zeitsprung zum, was haben wir heute, 12. September. Ja. Was ist jetzt los? Ja, das ist ja, das Problem war dann, das ist das, was mich einfach so verletzt ist, dass von ihm einfach nichts kam. Also kein Anruf, es kam nichts. Achso, wie lange? Wie viele Tage? Nee, es kam gar überhaupt noch nicht. Ach, bis heute? Ja, und was ich ja so schlimm finde, ist einfach, dass ich, ich habe nicht verstanden. Ja, das ist ja der Witz. Also Moment, damals, der Abend war wunderbar. Dann ist er ja auch von ihm, er hat ja selbst auch gemeint, ja. Ja, ist mir klar. Der Abend war super. Ihr habt euch gut unterhalten, ihr habt euch zärtlich geküsst und ihr habt aber nicht miteinander geschlafen in dieser Nacht. Nein. Hat ja auch solche Andeutungen auch überhaupt nicht gemacht. Okay, und am nächsten Tag mit dem Küssen, das war schon so ein bisschen komisch. Ja, weil habe ich gedacht, vielleicht hat es ihm wehgetan, weil er auch gesagt hat zu mir, er wäre sehr sensibel und wo ich halt gemeint habe, ja, ich bin halt eher so eine Person, ich sage halt Leuten direkt die Meinung ins Gesicht. Ja, also du wolltest nicht, dass ihr euch vor den anderen Freunden küsst. Nein, und so, das habe ich ihm ja... Ja, das ist auch, finde ich auch okay, das ist ja auch nicht schlimm. So, jetzt habt ihr eure Telefonnummern ausgetauscht, mit Schatz einprogrammiert. Mensch, und dann hat er sich bis heute nicht gemeldet. Nein, der Witz war, ich habe ihn angerufen. Du hast ihn angerufen. Nach wie vielen Tagen? Also, es ist 2 Wochen später. Da war nämlich eine gute Freundin bei mir, auch die ihn halt mir vorgestellt hat. Und keine Ahnung, sie hat gemeint, ruf halt an. Und dann haben wir halt angerufen und dann ging irgendwo ein Mädchen dran, ja. Ah, und die wollte mir dann halt erklären, dass es ihre Nummer ist. Wir hätten uns ja verwählt. Und meine Freundin hat gemeint, das ist Schwachsinn, weil sie kennt ihn ja auch schon länger. Und sie hat auch gemeint, er ist so lieb normalerweise, sie versteht ihn halt überhaupt nicht, warum er sowas macht. Und dann, egal, wenn ich dann auch danach nochmal versucht habe anzurufen, dann... Also vielleicht, als sollte es nicht sein, war dann immer die Mailbox an. Ja, aber ist denn nicht der Fall dann klar, dass er eine Freundin hat? Ja, das ist ja nicht seine Freundin gewesen, das war der Witz. Bist du sicher? Ja, weil nämlich meine Freundin, die sieht ihn ja öfter. Mhm. Und der hat überhaupt keine Freundin. Aber es ist ein Mädel rangegangen. Mhm. Ja, das ist alles so kompliziert, ich verstehe es ja selbst nicht, weil jetzt war meine Freundin letztens wieder bei ihm. Und dann hat sie halt schöne Grüße von mir ausgerichtet. Hm. Und dann meint er nur Danke und hat dann so weggeschaut. Und es ist halt wirklich egal, wenn sie mit ihm darüber reden will, weicht er halt total aus und fängt von was Neuem an, schaut die ganze Zeit auf den Boden. Charlotte, weißt du, was los da ist? Der hat keinen Bock auf dich, der hat kein Interesse an dir. Das war an dem Abend schön, aber mehr auch nicht für den. Der hat andere Sachen im Kopf. Komisch. Und ich würde dir wirklich dringend raten, jetzt nach so vielen Wochen, sind ja nun schon ein paar Monate vergangen, da jetzt keine Energie mehr rein zu buttern, das ist alles verloren. Das kannst du vergessen. Ich war ja selbst geschockt von mir selbst, weil ich mir gedacht habe, ich bin normalerweise nicht so. Und mir ging es einfach auch so schlecht, weil mich alles dann an ihn erinnert hat. Und ich bin dann auf Feiern gegangen, habe versucht, mich abzulenken. Und ich meine, ich lerne schnell Leute kennen. Aber ich will dir sagen, sei froh, dass nur dieser eine Abend passierte. Stell dir mal vor, das wäre jetzt ein paar Wochen gegangen und dann wäre er plötzlich weg. Dann täte es dir noch viel weher. Ja, so war es eine Illusion. Es war ein schöner Abend und eine Illusion. So. Und die ist jetzt geplatzt, weil der Bursche keinen Bock hat oder eine andere hat oder weiß der Teufel was. Auf jeden Fall, der interessiert sich nicht für dich. Ja. Das ist immer bitter und tut weh. Aber ja, ich habe mir das ja schon gedacht. Und so, weil ich wollte einfach von ihm hören. Ja. Ich wollte ihn einfach ganz normal in einem Telefonat fragen, ich meine, ich will einfach nur, dass er es mir sagt. Ich meine, ich kann es mir auf einer Seite schon denken, aber sein Verhalten einfach auch meiner Freundin gegenüber, ich finde es halt schon... Nee, pass auf, wir können doch die ganze Sache abhaken, dass der Typ sich blöd verhalten hat. Ja. Und am besten vergessen werden, so schnell wie möglich. Da bin ich dabei, Das musst du machen. Weißt du, ob jetzt, der Fall ist ja sonnenklar. Ob der dir das jetzt nochmal persönlich sagt oder nicht sagt, ist jetzt auch egal. Du hast natürlich völlig recht. Wenn er ein Karl gewesen wäre, dann hätte er dir zumindest eine SMS geschrieben. Ja. Zumindest eine SMS. Wenn nicht anrufe, kam nichts. Vergiss es, Charlotte. Heißt du Charlotte oder Charlotte? Charlotte. Ja. Geh schnell auf den nächsten Geburtstag und guck dich um. Mach ich. Und vielleicht ist das so eine ganz gute Erfahrung auch, dass man vielleicht nicht zu sehr gleich am Anfang sich in so einen Traum hineinwerfen sollte. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Also das heißt noch gar nichts, wenn einer am Abend rumsäuselt und alles ist toll. Das kann am nächsten Morgen oder in der nächsten Woche schon ganz anders wieder sein. So sind die Männer eben. Ich habe das Gefühl, seine Freunde sind ja genauso. Ja. Färbt wahrscheinlich ab, weil die sind, glaube ich, alle so. Männer sind Schweine, Charlotte. Stimmt. Aber nicht alle. Sie ja nicht. Nein. Was ist denn hier bloß los? Die Leute siezen mich plötzlich, also gestern auch schon ein paar Mal. Ich verbessere mich gleich. Ja, genau. Du. Dein Kollege ist auch ganz nett. Das ist auch ein sehr netter, ja. Ich sehe. Sind schon tolle Leute um mich herum. Liebe Charlotte, vergiss ihn. Ja. Und dann ran an den Speck, an den nächsten Jungen. Marie, ne? Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Emilie, 39, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Emilie. Deswegen rufst du mich an. Ja, also ich habe im Winter die sechste Fehlgeburt gehabt. Die sechste Fehlgeburt? Ja, die sechste. Ja, In welchem Zeitraum? Das waren 19 Wochen. Ach so, ja, seit ich 22 war, also 17 Jahre. Ach so, also lange schon viel Zeit dann auch dazwischen. Ja, ja. Mhm. Die vorletzte zum Beispiel war vor 5 Jahren. Ah ja. Mhm. Die sechste Fehlgeburt. Da kam viel zusammen. Ich bin auch in dem Krankenhaus irgendwie nicht so glücklich behandelt worden. In welchem Monat warst du? Das war 19. Woche. 19. Woche ist wievielter Monat? Muss ich mal hier? Ja, 5. Ja, so ungefähr. Mhm. Ja, schon ziemlich weit. Ja, ja. Mhm. Also für mich schon. Mhm. Ja, hatte viele Hoffnungen und es lief alles sehr gut im Vergleich zu früher. Und was ist dann passiert? Es war eine Infektion. Ich war noch am gleichen Tag beim Arzt und es hieß alles super wunderbar. Mhm. Ich hatte schon seit 2 Tagen und 2 Nächten große Schmerzen und man hat mich nicht so richtig ernst genommen. Mhm. Ja, dann am Abend musste ich ins Krankenhaus, weil ich nicht mehr konnte und dann ist das in der Nacht passiert. Und mein Problem auch... Was ist genau dann in der Nacht passiert? Du warst im Krankenhaus? Ja. Und dann hat man eine Geburt eingeleitet? Ja, oder? Genau, weil es schon so weit war. Also früher hatte ich, ja, man kann sagen Glück, weil das nur OP war. Früher immer. Mhm. Und dann Narkose und das war schon besser für mich. In der 19. Woche ist das ja schon relativ groß gewachsen. Es ist schon wirklich, wirklich alles gebildet, alles nur so klein. Hast du das verstorbene Kind gesehen? Ja, leider nicht, das ist ja mein Problem. Du hast es nicht gesehen? Nein. Nein. Wie lief das ab? Du hattest keine Narkose? Nein, wenn eine Geburt läuft, dann hat man auch keine Narkose. Nein, stimmt natürlich. Man hat versucht, eine Peridural-Anästhesie zu legen. Das wollte ich nicht, aber in dem Moment hatte ich nicht so richtig nicht so richtig verstanden, was um mich herum passiert. Ich war so überrumpelt, würde ich sagen, weil sie dachten, uns wurde gesagt, in der Nacht passiert eh nichts. Mein Mann fuhr nach Hause, weil wir noch 2 Kinder haben. Ach so, du hast schon auch 2 Kinder? Ja, schon große. Ja, und dann war ich alleine, dann schon sehr viele Beruhigungsmittel bekommen, Antibiotikum, alles mögliche Schmerzmittel. Ja. Dann auf einmal musste ich dann doch ins Kreissaal, weil sie sagten, die Werte sind total schlecht. Mhm. Ja, und dann wurde die Geburt eingeleitet, aber davor hat man versucht, diese Anästhesie zu legen und ich habe da irgendwie nicht Nein gesagt, aufgeklärt war ich auch nicht. Da wurde es versäumt gewesen, mich aufzuklären und das ist schief gelaufen. Man hat 4-mal versucht und Man hat die Anästhesie gelegt, was heißt das? Im Rücken, peridurale Anästhesie. Ach so, ja, ja. Ja, was man bei Kaiserschnitten macht und so weiter. Ja, ja. Ja, und... Und dann? Genau, das ist schief gelaufen. Ja. Da wurde Dura perforiert, also das ist die Hirnhaut, die Hirnflüssigkeit war ausgetreten. An sich ist das keine große Sache, sagt man mir, also hat man später gesagt, aber bei mir, also... Wenn man mir das am nächsten Tag gesagt hätte und ich liegen geblieben wäre. Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist das Kind jetzt verstorben? Ja, das ist verstorben. Das ist während der Geburt, weil es nicht lebensfähig ist in der 19. Woche. Ach so, aber es hat jetzt nichts mit der fehlgeschlagenen Anästhesie zu tun. Nein, das sind jetzt nur die Probleme, die ich jetzt deswegen habe. Ja, so, jetzt dann ist das Kind auf die Welt gekommen. Und man hat es dir nicht gezeigt? Also die Hebamme, die hat, glaube ich, versucht, was zu sagen, aber ich war in dem Zustand in so schlechter Verfassung, also psychisch und körperlich irgendwie... Weil du da schon wusstest, dass das Kind tot ist? Ja, das wusste ich. Das wusstest du? Das wusste ich und mir ging es total schlecht, wegen dieser Anästhesie auch unter anderem. Mhm. Ich hatte da, also sie sagten damals, sie hatten mich fast verloren, weil der Blutdruck war... Ja, ich bin jetzt zumindest... Blutdruck war abgefallen, Kreislauf, also es funktionierte nichts mehr. Was ist mit dem Kind dann geschehen? Am nächsten Tag habe ich selber nicht danach gefragt. Hast du nicht danach gefragt? Nein, es ging mir total schlecht und dann war ich nach 2 Tagen entlassen worden Und gleich, das war am Sonntag und gleich am Montag, dann habe ich im Krankenhaus angerufen und die Psychologin sagte mir, es wäre schon zu spät. Es wäre schon halt in Pathologie und so weiter. Wo wäre es? In Pathologie. In der Pathologie. Ja, das war schon zu spät. Mhm. Ja, und und das ist für dich vermutlich, könnte ich mir vorstellen, sehr, sehr schwer damit umzugehen, dass du das Kind nicht gesehen hast. Ja, das ist sehr schlimm. Ich wundere mich auch, dass eigentlich ist das nicht heute schon doch so gang und gäbe, dass man dann ein auch verstorbenes Kind der Mutter zeigt, dass es sogar zu einer Bestattung kommt? Das ist mein zweites Problem. Ich konnte gar nicht zur Bestattung, weil es mir so schlecht ging, ich konnte nur liegen. Also ich konnte nicht mehr meinen Kopf halten. Also das Kind ist dann bestattet worden? Ja, das war aber leider eine Sammelbestattung, weil ich mich darum gar nicht kümmern konnte und mein Mann auch nicht. Also Sammelbestattung heißt, da sind mehrere... die im Monat... Verstorben sind, werden dann gemeinsam beerdigt. Genau. Man könnte es aber auch so arrangieren, dass das Kind einzeln bestattet würde. Das ginge auch, ne? Ja, das ginge. Aber wir waren damals... wie gesagt, ich war dann entlassen worden nach 2 Tagen. Dann ging es mir sehr schlecht. Dir ging es schlecht, du standst unter Schock. Der Vater des Kindes, lebst du mit dem zusammen? Ja. Ja. Und der hätte sich auch nicht darum kümmern können. Ja, er stand auch unter Schock. Er hat mich nach einer Woche, dass ich zu Hause war, nochmal ins Krankenhaus bringen müssen, in dem Zustand, wo ich nicht mal meinen Kopf halten konnte. Mhm. Also, weißt du denn, ich konnte nur liegen und er musste sich um die 2 Kinder kümmern. Weißt du, wo diese Sammelbestattung stattgefunden hat, wo dein Kind liegt? Das weißt du. Ja, das weiß ich. Das heißt, da kannst du schon hingehen. Es gibt einen Ort zum Trauern. Ja, da ist auch mein, das Kind vom letzten Mal, also das vor 5 Jahren passiert. Das ist auch an der Stelle auch beerdigt. Ja, also auf dem Friedhof. Aber du hast schon 2 gesunde Kinder zur Welt gebracht. Ja. Wobei muss ich sagen, beide Schwangerschaften waren auch nicht ohne. Mhm. Also ich habe irgendwie immer Probleme gehabt und Das wollte ich gerade sagen. Das würde mich ja, wenn ich an deiner Stelle wäre, sehr stutzig machen, dass es 6-mal fehlgeschlagen hat. Ja, das macht natürlich stutzig. Ja, was ist da los? Und hast du dich rundherum durchchecken lassen? Ja, es ist alles bestens. Mhm. Außer, dass jetzt das letzte Mal halt Desinfektion war. Aber das hätte man auch früher nicht wissen können. Wie gesagt, ich war noch am gleichen Tag beim Arzt und das ist alles bestens. Ja. Alles wunderbar. Deine Kinder sind wie alt? Die 16 und 12. 16 und 12. Ja, schon groß. Jetzt bist du 39. Willst du noch einmal schwanger werden? Also ich glaube nicht, dass es nochmal gut geht. Mhm. Vor allem, weil ich jetzt, ich kann jetzt nicht mal mein Leben leben, weil meistens liege ich nur da. Ja. Das ist schon seit 9 Monaten so, weil ich immer noch diese neurologischen Probleme habe und gehe von Arzt zum Arzt, wenn ich kann. Ja. Werde nur vertröstet, ich muss abwarten, es wird schon, aber das ist so schlimm. Das sind Panikattacken, die jetzt nicht deswegen kommen, nicht wegen der Fehlgeburt, sondern weil ich halt das Flüssigkeit verloren habe, Tinnitus, Ohrengeräusche. Ach du Jungs. Ganz schlimme Kopfschmerzen, manchmal kann ich. Das hat aber direkt mit der letzten Fehlgeburt nichts zu tun. Nein, das ist falsch gelegte Periduralanästhesie. Ja. Mhm. Ich würde auch sagen, dass das ja massive Zeichen deines Körpers sind, davon Abstand zu nehmen, dass du nochmal schwanger wirst. Also das geht, also rein körperlich geht das jetzt sowieso nicht. Sowieso nicht mehr. Ja, das geht jetzt nicht. Rein deswegen... Ist das größte Problem für dich, wenn du das jetzt so zusammenfasst, dass du eigentlich dein Kind nicht gesehen hast und eigentlich dann auch nicht wirklich Abschied hast nehmen können? Ja, das ist ein sehr großes Problem. Mhm. Aber es ist wirklich viel zusammengekommen, weil es schon so oft passiert ist, weil ich endlich geglaubt habe, dass es gut gehen kann, weil es halt schon so weit war. Mhm. Ja, und weil ich jetzt gar nicht, zum Beispiel 3 Monate konnte ich mich um meine Kinder gar nicht kümmern, arbeiten kann ich das jetzt auch nicht. Mhm. Ich kann überhaupt keinen Abstand zu dem Ganzen nehmen. Ich meine, ich kann nicht mal weggehen oder so. Hast du irgendeine psychologische Gesprächsbetreuung gehabt? Nur im Krankenhaus. Und dann sicher nur 1-2 Mal, oder? Ja, halt in diesen 2 Tagen, dann, wo ich da war. Würde ich dir sehr dringend raten, dass du dir da, und da können wir dir gerne behilflich sein, dass du dir da noch jemanden suchst für einige Gespräche. Ich glaube, das hat dich sehr umgehauen und das wirst du alleine vermutlich gar nicht schaffen, da rauszukommen. Ja, ich würde sagen, ich würde das schon machen. Ich meine, ich kann jetzt nicht mal zum Neurologen oder Neurochirurgen, wo ich in Behandlung bin, oder Schmerztherapie. Da muss ich schon wirklich Schmerzmittel nehmen, viel Schmerzmittel, damit ich überhaupt zu ihnen gehen kann. Ah ja, das heißt... Weil die Schmerzen, die kann man mit einer Meningitis zum Beispiel vergleichen. Ah, ich verstehe. Das heißt, ist ganz schlimm. Gibt dann auch Probleme mit der Beweglichkeit irgendwie. Ja, genau. Das macht mich absolut fertig, weil ich wirklich gar nichts machen kann. Aber dennoch finde ich, dass da irgendwas psychologisch-therapeutisches oder Beratendes zumindest passieren sollte. Ja. Wir werden dich jetzt mal zurückrufen und meine Psychologin, die Magdalena, wird dich diesbezüglich beraten, was zu tun ist und was du machen, was am besten wäre für dich. Ja. Ja? Emilia, bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Ich wünsche dir alles Gute und gute Besserung und hoffe, dass wir dir vielleicht gleich mit einem guten Rat noch etwas helfen können. Ja. Dankeschön. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Michael. Ja, mit Michael, 34. Hallo Michael. Hallo. Michael, guten Morgen. 37, nicht 34. Ich bitte um Entschuldigung. War kein Problem. Um was geht's? Es geht darum, dass ich vor 4 Wochen beim uferlosen schrecklichen Unfall hingekommen bin. Du bist zu einem Unfall hingekommen? Ja, wir waren Ersthelfer. Ersthelfer? Ja, also das war... Das heißt, du bist Sanitäter, oder was? Nee, wir sind da zufällig hingekommen. Wir sind von der Grillparty heimgekommen. Oder wollten heimfahren und... Von was für einer Fahrt? Wir waren auf einer Grillparty. Ach, Grillparty, ja. Und fuhren da nach Hause und das war hier bei uns in Regensburg auf der B15. Und da ist ein junger Kerl in die Bäume eingeschlagen. Was ist da eingeschlagen? In die Bäume. Ein Mann ist gegen einen Baum gefahren, oder was? Ja. Ich kann dich nicht so ganz gut verstehen, entschuldige, wenn ich so nachfrage. Also ein anderer Autofahrer, der vor euch fuhr, ist gegen einen Baum gefahren? Nee. Also wir kamen da hin, ungefähr eine halbe Minute, nachdem der eingeschlagen ist, weil die Räder haben nur gedreht. Eingeschlagen heißt, er ist vor dem Baum gefahren? Der ist mit der Beifahrerseite im Baum eingeschlagen, ja. Ja. Also der Kerl, was ich jetzt weiß, war 23. Wir kamen da kurz danach hin, wollten ihn aus dem Auto holen. Also haben da zu viert an der Tür gerissen und die Scheiben eingeschlagen. Also ihr wart zu viert in eurem Auto? Es kam noch ein zweites Auto dazu, da waren nochmal 3 Kerle drin und bei uns waren 4 Leute drin. Ja. Wir haben zu viert an der Tür angerissen und wir haben die Tür nicht mehr aufgebracht. Und dann hat das Auto Feuer gefangen. Und der hat noch gesagt, holt mir raus und ja, wir haben es halt nicht mehr geschafft. Das heißt, der Mann ist vor euren Augen verbrannt? Ja. War der Mann bei Bewusstsein? Ja, ist klar, weil er hat dann gesagt, holt mir raus. Ach, der hat gesagt, holt mich raus. Ja. Ich dachte, jemand anders hätte gesagt, holt ihn. Ja. Wie furchtbar. Ihr steht, ich stelle mir gerade die Szene vor, ihr steht um das Auto herum, ihr kriegt das nicht auf. Man konnte die Scheibe auch nicht einschlagen? Doch, die Scheibe habe ich eingeschlagen. Und trotzdem konnte man nicht rausziehen? Wir haben ihn vom Gurt noch losgeschnitten und wollten ihn rausziehen, aber mit den Füßen eingeklemmt und... Ach so. Ja, haben wir nicht mehr rausgebracht. Und haben die anderen geschrien, lauf weg, weil das Auto brennt. Ja, das waren dann 3 Schritte, dann haben wir umgedreht und hat das Auto lichterloh gebrannt. Ist das Auto explodiert auch? Nee. Das hat im Fußraum hat das angefangen zu brennen und... Gott, was für eine furchtbare Situation. Hat der Mann geschrien? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, ganz ehrlich, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich kannst du dich auch gar nicht so richtig an die Zeit erinnern, wie lange das gedauert hat. Selbst das ist ein Problem. Also es kann aber nicht lange gedauert haben, weil der nächste Standort, wo die Sanitäter waren, das waren nur 3 Kilometer und die waren da stationiert und die waren im Auto gesessen. Die waren dann eigentlich sofort da. Aber in diesem Auto hat nur der Fahrer gesessen? Gott sei Dank ja. Also wir haben da nur das Feld abgesucht, ob da noch einer drin liegt. Aber nee, der war allein. Also ich habe im Nachhinein erfahren, dass er eben 23 war und Michael, was macht man in dem Moment, wo man merkt, ich kann nicht helfen? Guckt man sich das an, wie der Mensch verbrennt, oder wendet man sich ab, läuft man etwas zur Seite? Was hast du getan? Also ich für mich persönlich, ich habe da hingeschaut und habe geweint, ja. Was ich allerdings heute noch tue. Also es war... Es ist eine grauenvolle Situation einfach. Es ist grauenvoll. Ist dieser Mann so stark verbrannt, dass er ganz verkohlt war hinterher? Ja. Also die Feuerwehr ist dann gekommen und ich habe dann mit den Feuerwehrleuten gesprochen. Die haben gesagt, er hätte nichts machen können und die konnten dann bloß noch verkohlt rausholen. Und das Schlimme war, dass die Beine oder die Füße eingeklemmt waren und ihr ihn nicht rausreißen konntet, rauszerren konntet. Vor 4 Wochen. Das war jetzt vor 4 Wochen. Könnte mir vorstellen, dass du permanent dieses Bild vor Augen hast. Durchaus, ja. Also ich habe seitdem keine Nacht durchgeschlafen. Das ist. Wie ging denn das dann weiter? Dann kam dann die Polizei oder die Rettungshelfer. Bist du dann noch, bist du dann noch eine Weile da vor Ort geblieben? Oder? Nee, mich haben sie ja dann mit dem Sanitäter ins Krankenhaus gefahren. Achso, weil die gemerkt haben, dass du auch irgendwie... Nee, ich habe mir die komplette Hand aufgerissen, als ich wurde dann genäht. Achso. Also das war dann eine reine körperliche Maßnahme? Das war eine körperliche Maßnahme in dem Moment, ja. Und dann danach, kann man dann nach Hause gehen, ganz normal? Ich bin dann schon nach Hause gegangen, ja. Dann habe ich rumtelefoniert, dann kam noch eine Freundin vorbei. Hab dann dummerweise eine Flasche Rotwein getrunken. Naja, gut, aber vielleicht gar nicht so da. War dann am nächsten Tag in Scheuer bei so einem Notfallseelsorger, also beim Pfarrer. Wobei da den Eindruck gehabt habe, dass es nicht wirklich was geholfen hat. Warst du einmal bei dem? Ja. Und hast du sonst seitdem noch etwas gemacht, so in Sachen Seelsorge, psychologische? Nee, überhaupt nicht. Okay. Also mir empfehlen sie immer Freunde, aber ich wehre mich da immer dagegen, weil jemand sagt, im Grunde muss ich selber damit fertig werden. Aber ich merke halt einfach, dass ich überhaupt nicht fertig werde damit. Träumst du davon? Ja, massiv. Also ich habe nachts brauche ich 2-3 Kopfkissen, weil ich schwitze ohne Ende und tagsüber nervös bin und zitter und sobald die Polizei hört oder was. Hast du eine Freundin? Nein. Nee. Bist du berufstätig? Das ist nicht das Problem, nee, momentan arbeitslos. Das heißt, du bist viel zu Hause und hast entsprechend viel Gelegenheit auch daran zu denken. Richtig. Und du bist gar nicht so abgelenkt. In keinster Weise, ne. Es läuft ja bei mir halt einfach momentan. Das ist, es kommt halt ein Scheiß nach dem anderen. Das ist, also ich, Wie meinst du das? Bitte? Wie meinst du das, es kommt ein Scheiß nach dem anderen? Dass ich in meiner alten Firma, bei der ich 16 Jahre war, einen Aufhebungsvertrag unterschrieben habe, dann ein Jobangebot gehabt hat in Basel, das ich abgelehnt habe, weil ich jemanden kennengelernt habe in Erding. Da unterschrieben habe, wo sie nach 3 Stunden herausgestellt hat, dass sie Scientologen sind. Ach du Jungs. Wo ich dann fluchtartig wo ich gesagt habe, geht nicht, kann ich nicht machen, funktioniert nicht. Und 2 Wochen später kam dann eben der Unfall. Also das. Ihr wart 4 Männer im Auto? 3 Männer und eine Frau. Okay. Die anderen Mitfahrer, haben die das genauso alles verfolgt wie du oder sind die früher dann weggegangen von dem Auto? Die waren nicht am Auto. Die waren nicht der Einzige, der am Auto war. Ach, die waren nicht am Auto? Nein. Wo waren die? Die sind weiter weggestanden und haben da mehr oder weniger zugeschaut. Also, die haben sich einfach nicht getraut. Und die haben sich auch am Anfang nicht bemüht, diesen Mann rauszuziehen? Nee. Du warst alleine an dem Auto? Mit diesen 3 jungen Kerls aus dem zweiten Auto. Mit dem zweiten Auto, aber deine Leute waren nicht bei dir? Nee. Das ist erschrecklich. Ja, ja, die machen mir auch Vorwürfe, so nach dem Motto, steige dich nicht so rein. Die machen dir Vorwürfe? Ja. Und die stehen feige daneben und haben nichts unternommen? Ich möchte es nicht sagen feige, ja. Ich meine, es ist natürlich schon eine extreme Situation. Und finde ich schon, aber ich finde dein Verhalten absolut bemerkenswert und habe da Respekt vor, dass du es versucht hast oder dass ihr das versucht habt. Und habe kein Verständnis dafür, dass man dann einfach im Abstand dafür da steht und sagt, wir können nichts machen. Vielleicht hätte man jetzt etwas machen können und ihr habt es versucht. Aber das wussten die ja gar nicht, dass es nicht geht. Ja, aber ich möchte jetzt gar meinen Vorwurf machen. Nein, natürlich nicht, aber ich frage ja nur so, um mir das klar zu machen. De facto bleibt das für dich ein absolut traumatisierende Sache ist. Völlig verständlich. Bei jedem Menschen wäre das so. Bei jedem. Und ich finde, du musst was machen. Wenn du mit dem Seelsorger nicht zurande gekommen bist, ja okay, kann ja sein, kann ja passieren. Kommt ja immer auf den Typ an, mit dem man redet. Ich finde, du musst dir Hilfe suchen. Ich finde so im psychologisch-therapeutischen Bereich, ich weiß nicht, also hier in Köln beispielsweise gibt es eine Trauma-Ambulanz in der Universitätsklinik. Irgendwas Ähnliches wird es bei euch auch geben. Ich würde dir gerne vorschlagen und raten, dass wir uns mal schlau machen. Was ist bei dir in Regensburg, sagst du, ne? Ja. Ja. Mit Sicherheit wird es irgendetwas geben, etwas Vergleichbares. Und ich würde dir dringend raten, dahin zu gehen. Ja, du sagst, man sollte das alleine schaffen. Letztendlich musst du es auch alleine schaffen, aber du brauchst eine gewisse Unterstützung, eine gewisse Hilfe. Ich habe da so ein bisschen Vorbehalte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe vor einem Jahr Psychotherapie gemacht, die meine Augen auch nichts gebracht hat. Also da ging es um ein ganz anderes Thema. Aber, Michael, obwohl ich hier so oft das vorschlage und auch sage, dass man das tun soll, habe auch ich große Vorbehalte. Weil ich weiß, dass es da so viel Humbug gibt und so viele Leute auch, die es nicht können. Aber es gibt eben auch einige, die es verdammt gut können. Und es gibt manchmal Lebenssituationen, wo man, glaube ich, das zumindest ausprobieren sollte. Du kannst ja immer noch, du kannst es ja zu jeder Zeit abbrechen. Du hast ja hier auch angerufen bei mir. Ja, weil ich habe das letzte Woche schon mal probiert, bei dir anzurufen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich muss eben mit irgendjemandem sprechen, der das halbwegs irgendwie einordnen kann oder der mich da halbwegs irgendwo versteht, ja. Weißt du, was ich wirklich, muss ich dir dann doch auch noch mal deutlicher sagen, dass ich auch deine Courage, deine Zivilcourage absolut hoch einschätze, die du da gezeigt hast und an den Tag gelegt hast. Das hilft dir jetzt im Moment nicht viel weiter bei der Verarbeitung der schrecklichen Eindrücke, aber das muss auch gesagt werden, das finde ich schon. Ich denke aber, dass es selbstverständlich sein soll. Ja, aber es ist nicht... Für jeden, der jetzt dazuhört oder der jetzt dazuschaut. Also, das muss ich ganz klar sagen. Also leider ist es nicht immer selbstverständlich, sowas, aber... So. Wenn du sagst, wenn du Vorbehalte hast, was wäre denn eine Alternative? Die Alternative kann ja nur sein, weiter nichts zu machen. Was wahrscheinlich das Beste wäre. Was das Beste wäre, meinst du? Was wahrscheinlich nicht das Beste wäre. Nein, glaube ich auch. Es sei denn, du wartest noch ein bisschen, bis der Leidensdruck so groß ist und sagst, okay, jetzt muss ich was machen. Du kannst ja auch so verfahren. Wir geben dir jetzt mal ein paar Adressen in deiner Umgebung an die Hand. Sehr toll, ja. Ja, und dann kannst du ja jetzt mal die nächsten Tage dich beobachten, schaffe ich es, kriege ich es doch vielleicht irgendwie alleine hin, und wenn es nicht geht, dann versuchst du nächste Woche da sofort vorzusprechen. Also mir haben sie halt einfach gesagt, dass es wohl ganz normal wäre, 4 Wochen lang diese Bilder im Kopf zu haben und davon zu träumen und jetzt schlafen zu können. Mhm. Und das ist halt einfach jetzt der Punkt, wo ich sage, langt halt jetzt. Ich kann nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Verstehe ich. Also ich erahne das. Ich habe so das noch nicht erlebt. Ich erahne das. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du gar nicht einschlafen kannst. Ja, schwierig. Oder du kippst dir wieder eine Flasche Wein in den Kopf. Was ja auch nicht die Lösung ist. Ab und an nochmal, ja. Ja, ab und an kann man es auch verstehen dann in so einer Lage. Ja. Michael, wir rufen dich jetzt zurück. Okay. Okay. Und dann geben wir dir mal ein paar Sachen in die Hand und dann musst du es entscheiden. Das wäre super. Ja, das machen wir. Meine Kollegin, die dich anruft, heißt Magdalena gleich. Okay. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Ciao. Petra, 21, guten Morgen. Guten Morgen. Petra. Ja. Um was geht's? Da geht es darum, dass ich Agoraphobie habe. Das erklärst du uns allen. Ja, Agoraphobie ist eine Angst- und Panikstörung. Leute, die das haben, meiden halt Plätze, wo viel los ist, also große Menschenansammlungen, mhm. Geschäfte und so. Also auf einen großen Platz zu gehen, wo gerade ein Fußballspiel auf einer Videowall geguckt wird oder so, das wäre nichts für dich. Ja, genau. Ja, bei mir ist das jetzt, also ich habe das seit 5 Jahren. Ja, und vor 5 Jahren fing das halt alles so an, dass ich nach und nach an verschiedenen Orten Panikattacken bekommen habe. Wie sehen diese Panikattacken denn aus? Wie machen die sich bemerkbar? Ja, also ich kriege ganz schlimm Herzrasen, mein Hals fühlt sich an, als wenn sich das abschnüren würde alles. Ich werde kurzatmig und dann, mir wird richtig schlecht und so, ja. Und versuchst du dann zu fliehen? Kannst du überhaupt laufen oder bist du dann wie gelähmt? Nein, ich laufen kann nicht. Ich kann dann weglaufen so. Ja, aber seit einem Jahr circa ist das jetzt so, dass ich das Haus nicht mehr verlassen kann. Was heißt das Haus an sich schon noch, aber unseren Hof so nicht. Zu Hause das halt. Ihr habt einen Bauernhof? Nein, ich meine nur mit Hof unser Grundstück. Das Grundstück, ja. Seit einem Jahr bist du quasi nicht mehr so richtig rausgegangen. Genau, so gesehen zu Hause gefangen. Was hast du beruflich gemacht früher? Ich habe beim Schausteller gearbeitet, eine kurze Zeit, aber nur ein Jahr. Und vorher war ich in Maßnahmen, also erst Schule. Und in der Schule bin ich ja schon damals krank geworden. Und ja. Da habe ich das schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Man konnte mir aber nicht wirklich helfen, wurde von einem Arzt zum anderen geschickt und bin dann in eine Maßnahme gekommen. Maßnahme bedeutet? Ja, halt für die Leute, die keine Ausbildung haben. Seit einem Jahr nicht da von dem Hof, vom Grundstück runtergekommen. Wie lebst du? Lebst du alleine oder hast du... Nein, ich bin zu meinen Eltern gezogen wieder. Als ich gemerkt habe, dass es mir schlechter geht, so von Zeit zu Zeit bin ich zurück zu meinen Eltern gezogen. Und was ich meinte, hast du deine eigene Wohnung oder wohnst du... Nein, ich habe nur, so gesehen, lebe ich in meinem Kinderzimmer. Ach so, ja, das meinte ich jetzt. Wie gehen die Eltern damit um? Das ist ja schon eine Ausnahmesituation. Ja, also meine Mama versteht mich da, also sie versucht mich zu verstehen, unterstützt mich auch so, wenn ich was brauche oder so. Und mein Vater, der versteht das überhaupt nicht. Sagt er, du stellst dich an? Ja, genau, du spinnst doch und du bildest dir das alles ein, du stellst dich an, so du hast nur keine Lust und so. So ein Quatsch, streng dich an und dann geht's auch. Genau. So nach dem Motto. Ja, richtig. Bist du in irgendwo schon mal in Behandlung gewesen in den letzten, sagen wir mal, in den letzten 2 Jahren? In den letzten 2 Jahren nein. Nein. Vorher, als ich krank geworden bin, da war ich in Behandlung. Aber das hat mir gar nicht geholfen, überhaupt nicht so. Bei wem warst du in Behandlung? Bei einem Psychiater. Beim Psychiater. Ja, genau. Weil das Vertrauen war halt nicht da und daher hat das nicht, für mich nichts gebracht. Nee, kann dann auch nichts bringen und das kann nicht funktionieren. Nee. Also dringend, Petra, musst du in gute psychologische, psychotherapeutische Hände. Das ja, das Problem ist ganz einfach, ich habe selber Angst davor irgendwo. Das ist so wie jetzt, ich bin total nervös und keine Ahnung. Und ja, es ist halt immer so kurz davor, als wenn ich gleich, ich sag mal, hyperventiliere. Es ist ja eben so, dass ich ganz schnell atme, mein Herz fängt ganz schnell anzuschlagen, nur halt, dass ich die Luft nicht richtig kriege. Ja. Weil sich das halt im Hals anfühlt, als würde sich da was abschnüren. Ja. Das ist mir klar, dass du Angst davor hast. Da haben Patienten, die deine Erkrankung haben, immer Angst am Anfang vor. Ja. Aber du musst für dich eine Entscheidung treffen, dass du Hilfe in Anspruch nehmen möchtest und dass es auch vorangehen soll mit deinem Leben. Du bist erst 21 Jahre alt, du kannst ja nicht die nächsten Jahre immer in der Wohnung bleiben. Nee, das will ich auch nicht. Das heißt, da muss ja ein Wille zum Gesundwerden da sein. Ja, irgendwo ist der Wille da, aber die Angst ist größer. Ja, aber die ist nicht so groß, dass du dich deinem Schicksal schon ergibst. Es war mal so. Ja. Ich habe jetzt einen Freund seit einem Jahr. Auch, also den habe ich, 1,5 Jahren, den habe ich noch kennengelernt, bevor ich so extrem krank geworden bin. Ich wollte gerade sagen, wo hast du ihn sonst getroffen? Ja, das war noch kurz bevor ich schlimm krank geworden bin. Ja, und der gibt mir ziemlich viel Halt so. Ja, und der akzeptiert dich auch so, wie du bist. Ja. Ja. Mhm. Ich meine, er versucht auch natürlich was daran zu ändern, so, aber er setzt mich überhaupt nicht unter Druck oder so. Er sagt immer, es wäre schön, wenn ich was machen würde, so, ja, mir Hilfe suchen würde und so weiter, aber er möchte mich nicht dazu drängen. So, ich sage, ich will dich auch nicht dazu drängen und ich sage nicht nur, es wäre schön, sondern ich sage, es ist für dich absolut notwendig. Ja, klar. Und das musst du dir auch, darüber musst du dir im Klaren sein. Und je mehr du dir darüber im Klaren wirst, desto eher hast du auch eine Chance, diese erste Überwindung und die erste Angst in den Griff zu bekommen. Ja, klar. Sonst drehst du dich ewig im Kreis und es wird immer schlimmer. Es wird dann immer schlimmer, wenn nichts passiert. Ja. So, was für eine Art von Psychotherapie möglich ist in deiner Situation und so weiter, da würden wir dich auch gerne im Hintergrund weiter beraten. Mhm. Ja? Ja. Petra, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Ja, ist in Ordnung. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke schön. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Jessica. Hallo. Hallo. Jessica, schön, dass du da bist. Um was geht's? Um meinen Freund. Was ist los? Ja, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren zusammen und er hört einfach nicht auf, obwohl er es weiß. Also ich, nicht auslachen, ja? Bitte? Mein Freund macht gerne Pornos. Ja, da gibt's nichts auszulachen. Bitte? Ich dachte, da gibt es nichts auszulachen. Ja, nee, eigentlich ja nicht. Aber er weiß genau, ich habe was, also ich habe richtig was dagegen, also mal, also, ne, ganz schlimm. Mhm. Und ich habe ihm 5-mal jetzt gesagt, er soll es sein lassen, er hat es nie sein gelassen. Ich habe ihm auch immer gesagt, so ist es aus, wenn wir uns, wenn er weiter guckt. Mhm. Und er hat es nie sein gelassen. Heute war es das letzte Mal und jetzt gerade habe ich ihn verlassen. Du hast ihn gerade verlassen, weil er Pornos guckt? Ja. Weil du ihn erwischt hast dabei? Ja, ich bin berufstätig, also er macht es immer, wenn ich nicht da bin. Ihr wohnt zusammen? Ja, so in etwa. Und wo bist du jetzt? In meinem Wohnzimmer. Und er? In meinem Wohnzimmer. Nee, und wo ist er? Er ist auch in deinem Wohnzimmer? Nee, er ist im Zimmer bei meinem Sohn. Achso, ihr habt auch ein Kind? Ja. Ihr habt gemeinsam ein Kind? Ja. Du sagst das so zurücknehmend. Nee, nicht zurücknehmen, nur halt enttäuscht. Ja, also ihr habt gemeinsam ein Kind, ihr wohnt auch zusammen. Du hast ihn heute verlassen, aber du bist noch in der gemeinsamen Wohnung. Genau. Darauf wollte ich jetzt hinaus. So, du bist wie lange mit diesem Mann zusammen insgesamt? Von ganz an, wie? Anderthalb Jahre. So wie ich es gerade gesagt habe, also die vom frühen Kennenlernen bis jetzt sind es anderthalb Jahre. Ja, genau. Und diese Pornogeschichte läuft dann auch schon so lange? Ja, also ich habe ihn, weiß ich nicht, wie lange das ungefähr läuft. Ich weiß, ich habe ihn das erste Mal erwischt, da war ich 4 Monate mit ihm zusammen. Mhm. Erwischt, wie war das? Ja, also man geht ja ins Internet und dann kann man auf den Verlauf klicken und da stand das halt, ne? Da hast du gesehen, dass er sich das angeschaut hat. Genau. Er ist aber in dieser Zeit, während ihr zusammen seid, dir nicht fremdgegangen? Ja, nicht von dem ich weiß. Ich meine, ich traue es ihm jetzt auch nicht zu, aber... ja, also nichts wissentlich, es ist nichts an den Tag gekommen. Aber ich denke, guck mal, wenn der die Beziehung aufs Spiel setzt, ich sage ihm ja dauernd, wenn du es noch einmal tust, dann verlasse ich dich, ne? Und ja. Wie ist denn euer Sex? Ich finde nicht schlecht, ich gehe auch immer auf ihn ein, ich bin sehr tolerant. Ich gehe auf ihn ein, ich bin sehr tolerant, was sagt mir das? Ja, also ich weiß ja, worauf er ungefähr steht und ich weiß auch, was er für Pornos guckt und dementsprechend verhalte ich mich auch. Und das macht dir auch Spaß? Ja, natürlich. Ja. Klar, das nicht machen. Ja, weiß man, es gibt ja alles. Also das Sexleben ist eigentlich okay. Er ist bisher nicht fremdgegangen, soweit wir das wissen, weiß man ja nie hundertprozentig. Ihr habt ein Kind gemeinsam und das normale Alltagsleben, so funktioniert das zwischen euch beiden? Ja, im Moment nicht so ganz gut. Er ist halt arbeitslos geworden, ich bin berufstätig. Gut, aber das sind aber so die üblichen Spannungen, aber so gravierend, so in eurem Zusammensein, funktioniert es schon? Ja. Ja. Das sind halt die normalen Alltagsprobleme. Ja. So, jetzt hast du vorhin gesagt, hast wieder auf den Verlauf geklickt und hast gesehen, dass er geguckt hat? Genau. Und hast gesagt, jetzt ist Schluss, ich mache Schluss. Also ich habe vom ersten Mal, das erste Mal habe ich gesagt, dass es mich verletzt, dass ich das möchte und dass er damit unsere Beziehung aufs Spiel setzt. So, jetzt ist es das fünfte Mal und ich habe es auch schon zum fünften Mal gesagt. Und als du dann gesagt hast, jetzt ist Schluss? Er hat mir immer versprochen, er macht es nie wieder. Wie hat er darauf reagiert? Ja, er hat mir immer versprochen, er macht es nie wieder. Sehr reumütig, also er hat es sehr bereut, nach meiner Ansicht. Ja. Hat mir auch vieles geschworen, vieles versprochen, und aber du bist fest entschlossen, jetzt Schluss zu machen. Ja, ich wollte jetzt gerne mal noch eine sehr allgemeine Meinung hören. Sehr gut. Ja, jetzt habe ich ja auch genug gefragt, weil ich es alles erstmal wissen wollte. Jessica, ich finde es wahnsinnig übertrieben, was du da machst. Lass dem Jungen seinen Spaß, dass er ab und zu mal die Filmchen guckt. Du Leben J. Das ist doch egal. Wenn das ein guter Vater ist, wenn ihr ein gutes Eheleben eigentlich führt, ihr habt ein gutes Sexleben, dann kann er ab und zu mal die Dinger sich angucken. Das ist kein Fremdgehen und das sollte dich auch nicht verletzen. So selbstbewusst solltest du sein, dass dir das nichts ausmacht. Deswegen setzt man keine Liebe und keine Familie aufs Spiel. Ich gehe mal davon aus, dass du letztendlich ihn schon liebst. Ja, aber im Moment geht's ja noch nicht mal mehr, also es geht natürlich ums Porno gucken, aber es geht darum, dass ich ihn tausendmal gesagt habe, dass es mich verletzt. Wieso tut er das, wenn er mich liebt? Wieso verletzt er mich dann? Ja, ich mein, aber du sollst dir vielleicht mal Gedanken darüber machen, warum dich das nur gerade verletzt. Da kannst du ein bisschen souveräner und auch toleranter. Du hast gerade groß auf die Fahne geschrieben, dass du eine tolerante Frau bist. Ein bisschen souveräner und toleranter reagieren. Dann verletzt es dich auch nicht mehr. Das ist auch ein bisschen Posen. Ich kann von deiner Seite aus verstehen, wenn du mehrfach den Wunsch geäußert hast, ich will es nicht, dass er es dann trotzdem tut. Nut. Offensichtlich scheint ein Bedürfnis bei ihm da zu sein und er hat daran Spaß. In einem gewissen Maße finde ich das alles normal und vertretbar und da sollte man ein bisschen mal auch mal fünfe gerade sein lassen. Man weiß aber nicht, in welchem Maße er es tut. Du meinst, wie oft und wie lange er sich das anguckt? Guckt euch doch mal zusammen an. Nee, ich bin nicht so verloren. Okay, wenn das nicht dein Ding ist und dein Geschmack ist, kann ich auch verstehen. Weißt du, das wäre genauso, wenn du ihm sagen würdest, es verletzt mich, wenn er onaniert. Verletzt sich das auch? Nein. Nein. Wenn er onaniert und da ist nichts, was ihn... was ihn erregt? Und ja, natürlich darf ich ihn erregen. Gedanklich kann ich ihn ja nicht reingucken. Es wäre mir auch egal, was er denkt. Aber aber der darf nicht die Filmchen gucken. Nee. Da bist du ganz rigoros. Ja, schon immer gewesen. Jessica, ich finde das zu kleinkariert. Entschuldige. Ich finde es zu kleinkariert. Ich finde, da schneidest du dir überhaupt nichts ab, wenn du sagst, komm, mach, mir egal. Ich glaube, du gehst ihm auch sehr auf die Nerven mit deinem ständigen Formulieren, du verletzt mich. Ja, aber wenn es doch so ist. Mich würde es verletzen, mir ging es auf die Nerven, wenn das eine Partnerin, ein Partner von mir ständig sagen würde. Dann frag dich doch mal, warum es dich verletzt. Ja, weiß ich doch. Ja, warum? Weil ich das nicht mag, wenn Frauen, was machen, was ihnen gar nicht Spaß macht. Erstmal das, und das ist ja im Porno, das ist einfach Fakt. Sie machen nicht das, was ihnen Spaß macht. Ja. Und sie machen das auch nur, weil sie Geld dafür bekommen. Ja. Und wer weiß, welcher Penner dahinter ist und den sie dazu zwingt, es zu tun. Ja. Deshalb mag ich es nicht. Deshalb mag und deshalb ich. Auch ganz schlimm, wenn man sowas guckt. Es könnte ja auch sein, dass das freie Entscheidungen der Frauen sind, die da einfach ihr Geld verdienen wollen. Das kann es natürlich auch sein. Hast du mal irgendwas schlechte Erfahrungen gemacht mit Gewalt und Sexualität? Kann sein. Okay, wenn du das jetzt so sagst, dann verstehe ich dich schon wieder besser. Weiß dein Freund das auch? Ja. Dann sind wir jetzt auf einer ganz anderen Ebene und dann wird es sehr ernst. Allerdings. Ja, dann nehme ich das alles... Relativiere ich, was ich gerade gesagt habe. Wenn du selbst Erfahrungen mit Gewalt und Sexualität gemacht hast und dass so dann so eine Assoziationskette entsteht, dann kann ich dich verstehen. Jetzt ist dummerweise meine Sendung gleich rum. Ich verspreche dir aber, dass wir uns gleich bei dir nochmal melden. Einverstanden? Okay. Okay, bis gleich. Tschüss. In der Technik, heute Nacht, war Gundel Blendin. Und wir sind am Montag wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende bis 1 Uhr am Montag. Bis dann, ciao.